zuletzt ein kleines Wörtchen zum Thema hedonistischer Aspekt bei Protestformen. Du hast ja, das fand ich besonders gut, noch einen kleinen Artikel geschrieben zum Thema des Tortenwerfens. Magst du dazu noch was erzählen? Wie kamst du darauf? Hast du da eigene Erfahrungen vielleicht mitgemacht? Ja, also im Laufe einer, sagen, einer Bewegungslaufbahn hat man viele Aspekte schon mitgemacht, aber das ist eigentlich nicht der Punkt gewesen, warum ich diesen Text hatte, sondern ich wollte das mal ausloten, ja, also wiefern eben etwas, was zunächst mal als unpolitischer Unfug und auch in allen möglichen populärkulturellen Formen schon vorkommt, wollte ich einfach zeigen, wie durch den Kontext oder durch Kontextverschiebungen Dinge, die erstmal wo ganz woanders angesiedelt sind, auch etwas Politisches bekommen können und etwas Politisches im Sinne dessen, dass eine bestimmte Form von Nicht-Einverständnis artikuliert wird. Und mit was man sich im Laufe seiner Jahre ja immer beschäftigt hat, war mit der Frage der Gewaltfrage und der Militanzfrage. Und mir schien das so ein Punkt zu sein, der bestimmte Erfahrungen aufnimmt, die man hat mit der Frage, mit der Auseinandersetzung, also wie kann man auch einen Dissens sozusagen formulieren, der radikal ist und dennoch nicht jetzt in dem Sinne etwas ist, was zu einer militärischen Auseinandersetzung führt oder einer kriegerischen und einer dann tatsächlich auch körperverletzende Gewalt einnehmen. Und dennoch etwas ist, was nicht einfach nur harmlos ist, aber gleichzeitig doch einen Aspekt hat, der spektakulär ist, der witzig ist, der einfach ganz andere Aspekte anspricht bei denen, die da sagen, Zeuge werden oder denen das präsentiert wird. Und ich habe, natürlich ist das eine Riesenfreude für Aktivistinnen, wenn so ein Tortenstoß gelingt. Und das ist etwas, was auch Spaß macht im Vorbereiten und was man dennoch sehr gut vorbereiten muss, dennoch nicht etwas ist, was einfach nur so gelingt. Ja? Also, und gleichzeitig aber ein Angebot ist auch, also die Hypothese wäre, dass selbst die Gegner diese Aktion ein Stück weit akzeptieren müssen, dass das was Lustiges hat und dass das was ist, was erstmal ein Grinsen oder was auch immer hervorruft. Und das ist jetzt halt in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern, wollen wir es mal so formulieren, jetzt etwas, was immer als unpolitisch deklariert wurde. Und ein Stück weit wollte ich dagegen auch mal so eine Praktik beschreiben und versuchen herauszuarbeiten, dass das durchaus etwas ist, was einen politischen Moment beinhaltet und vielleicht auf eine andere Art und Weise politisch sich dann, oder wo sich das Politische in einer anderen Weise artikuliert, aber dennoch, dass in dem Sinne nicht für die Katz ist oder irgendwie nur just for fun oder was auch immer, sondern dass da an dem Tortenwerfen, glaube ich, kann man halt besonders schön deutlich machen, inwiefern symbolische ein symbolischer Angriff verbunden mit einer direkten Aktion, also mit einer unmittelbaren direkten Aktion, einem Akt von zivilen Ungehorsam, all diese Aspekte sind möglich sind in eine Praktik und das ist sozusagen der Punkt gewesen. Der andere Punkt war, dass ich mich gewundert, dass ich das doch interessant fand, dass im Zuge dieser Globalisierungskritikbewegung das plötzlich angestiegen ist und dass plötzlich sehr viele Praktiken waren, also oder Tortenattentate stattgefunden haben. Zugenommen, ja, nun, man weiß immer nie genau, ob das wirklich stimmt, ob dann nur die Berichterstattung darüber zugenommen hat, ja, ob jetzt halt das nicht vorher schon genauso oft war. Das ist ja immer ein bisschen das Problem. Aber sie werden zumindest medial anders wahrgenommen. Das ist, glaube ich, das, was zugenommen hat. Ob das dann tatsächlich sich so verhält, das wissen wir letztlich auch nicht, weil wir nicht wissen, wo überall in dieser Welt nicht berichtet wird über das Tortenwerfen oder was immer. Ja. Ja, vielleicht gibt es nicht überall Torten, aber das wäre vielleicht noch eine letzte Frage. Hast du ein gutes Tortenrezept für diese Art von Anlass? Ja, also ein Rezept vielleicht, wir haben schon mal darüber, also in dem Verlag, auch in der Assoziation A, wo wir das Buch hatten, die haben eigentlich bei mir so ein Tortenbuch in Auftrag. Ja, ich kann mich mit Rezepten, sollte das sein, und ein schönes Buch mit ausklappbaren und auch so Rezeptkarten und so. ist noch nicht ganz ad acta gelegt, aber da würden wir dann entsprechende Rezepte präsentieren, die geeignet sind. Das Zeug muss ja stehen. Und, das ist gar nicht so einfach. Und trotzdem dann eben eine weiche Substanz haben. Das sind natürlich schon dann praktische, fachliche Fragen, die wir dann aber erst beantworten können, weil das eine neue Idee ist. Genau, sehr gut. Also, du sagst Bescheid, wenn das Buch fertig ist. Das wird sich, glaube ich, rumsprechen.